Als die Revolution vor wenigen Monaten durch ganz Deutschland brauste, begann sie damit, dass sie das furchtbare System der Vergangenheit, das System des Parlamentarismus, des Pazifismus, vernichtete und zerstörte. Nicht Männer der Tat, Parteien, Parlamente, es herrschte und regierte die Feigheit der Zahl. Es war deshalb die erste Notwendigkeit der nationalsozialistischen Revolution, gerade hier anzufassen und das System aus den Wurzeln zu heben, dadurch, dass das System des Parlamentarismus der Majorität vernichtet und zerstört wurde. Aber wir wissen, dass es auch einem Bismarck nicht gelang, das Übel parlamentarisch-demokratischer Geisteseinstellung von der Wurzel her zu beseitigen. Und als der Große vom Sachsenwald gegangen war, regten sich von Neuem und mit wachsender Beharrlichkeit die Kräfte, die in einer missverstandenen Demokratie westlicher Prägung Vorbild und Nährboden fanden und die jede kraftvolle Staatsführung zu lähmen und den Aufstieg der Nation zu Macht und Größe zu erschweren, ja zu verhindern, als Aufgabe und Ziel ihrer politischen Betätigung ansahen.